Allahs Segen teilt seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die, liebe Geschwister, die besten aller Worte sind die Worte Allahs. Und die beste Rechtleitung ist die Rechtleitung von Muhammad. Und die übelsten aller Dinge sind die Neuerungen. Und jede Neuerung ist eine Bid'ah. Und jede Bid'ah ist ein Irrtum. Und jeder Irrtum führt in die Hölle. Liebe Geschwister, heute sind wir, inshallah, beginnen wir mit einem neuen Kapitel. Aber wie immer wollen wir das letzte Kapitel noch einmal kurz zusammenfassen. Wir haben letztes Mal gesprochen über, dass zum Schirk dazu gehört, dass man Hilfe sucht bei jemand anderes außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und darüber haben wir weit und ausführlich gesprochen und gesagt, wann das Hilfe ersuchen bei Allah subhanahu wa ta'ala oder bei jemand anderes außer Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt ist und wann es nicht erlaubt ist. Und wir haben dazu einen Vers aus dem Koran kennengelernt, in Surat al-Jinn, wo Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُهُمْ رَهَقًا. Und manche Männer von den Menschen pflegten Zuflucht zu nehmen bei einigen Männern von den Jinn, doch mehrten sie so bei ihnen die Drangsal. Und das Zufluchtsuchen al-Isti'adha, das ist das Thema in diesem Kapitel gewesen. Und wir haben aus diesem Vers aus dem Koran mehr als eine Sache kennengelernt. Wir haben unter anderem kennengelernt, dass es unter den Jinn und unter den Menschen Männern geht, wie Allah subhanahu wa ta'ala offensichtlich in diesen Versen gesagt hat. Dann haben wir auch gesagt, dass wir haben einen Hadith überliefert bekommen über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dem er uns klar macht, dass das Hilfe ersuchen bei jemand anderes außer Allah dann erlaubt ist, wenn das ein Geschöpf ist, das dazu imstande ist. Und wir haben einen Hadith erwähnt, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam erzählt, dass es am Ende der Zeit die Menschen einige Prüfungen ausgesetzt werden, einigen Fittern. Und dann sagte er, wer dann die Möglichkeit hat, Zuflucht zu suchen, dann soll er Zuflucht suchen bei jemandem, der ihm Zuflucht gewährt. Und das ist genau das gleiche Wort, was wir verwenden für im Arabischen, für den Begriff al-Isti'adha. Und Klammer auf, Klammer zu, Isti'adha, das Zuflucht suchen oder das Hilfe suchen, ist der gleiche Begriff, den wir verwenden, wenn wir den Koran am Anfang lesen. Wir sagen, A'udhu billahi. Wir suchen Zuflucht bei Allah, vor dem Shaitan. Insofern haben wir noch einen weiteren Hadith letztes Mal kennengelernt, in dem der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, man nazala manzilan, wer sich an irgendeinem Ort niederlässt, faqala a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq, ich suche Zuflucht bei den vollkommenen Worten Allahs vor dem Übel dessen, was er erschaffen hat, lam yadurruhu shay'un hatta yarhala min manzilihi dhalik, dann wird ihm nichts schaden können, bis er diesen Ort, in dem er sich niedergelassen hatte, wieder verlässt. Und der Hadith ist bei Muslim überliefert worden. Und wir haben gesagt, dass dieser Hadith, den ich gerade eben vorgelesen habe, in dem der Prophet sallallahu alaihi wa sallam folgendes gesagt hat, ich suche Zuflucht bei den vollkommenen Worten Allahs. Dieser Hadith, aus dem entnehmen wir zwei wichtige Sachen für unsere Aqida. Und zwar Nummer eins, dass man Zuflucht suchen darf bei den Eigenschaften Allahs subhanahu wa ta'ala. Das heißt, entweder bei Allah subhanahu wa ta'ala selbst oder bei einer seiner Eigenschaften von ihm. So wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam diesen Hadith es uns so beigebracht hat. Allerdings Zuflucht suchen bei jemandem anderes außer Allah, das ist das Thema dieses Kapitels, das wäre eine Form des Schirk. Und wir haben aus diesem Hadith kennengelernt, was sich automatisch daraus ergibt, ist zwar, dass die Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala unerschaffen sind und ebenso seine Worte und dazu gehört der Koran, der Tawrat, Al-Zabur und Al-Injil. Und so weiter und so fort. Also haben wir in dem Kapitel vom letzten Mal, Alhamdulillah, den Tafsir zu einem Vers aus Surat al-Jinn kennengelernt. Wir haben kennengelernt, dass das Hilfesuchen bei einem anderen außer Allah in Dingen, die Allah subhanahu wa ta'ala alleine tun kann, nur für Allah subhanahu wa ta'ala alleine erlaubt ist. Und wenn man es für jemand anderes, wenn man Hilfe dann ersucht in diesen Themen, bei einem anderen außer Allah, dass es eine Form des Schirk ist und das eine Form des, also Götzendienst des Polytheismus, wie auch immer das beschrieben wird in der deutschen Sprache. Dann haben wir kennengelernt, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der Nutzen bringen kann und derjenige ist, der Schaden abwenden kann. Und dieses Gesetz gilt immer. Und wenn wir jemanden um Hilfe bitten und er hilft uns dabei, dann ist diese Person nichts anderes als eine Ursache dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala einem hilft. Und das gleiche gilt, wenn er jemandem Schaden hinzufügt. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat uns in mehr als einem Hadith klar gemacht, Das, er hat gesagt, wa'alam anna al-ummata law ijtama'at, und wisse, dass wenn die gesamte Menschheit sich vereinigen würde oder sich sammeln würde, um dir irgendwie schaden zu können, so könnten sie dir nicht schaden, es sei denn in einer Sache, für die Allah subhanahu wa ta'ala schon vorher geschrieben hatte, dass sie dir darin schaden werden. Insofern sind diese Menschen, die einem schaden oder Menschen, die einem nicht schaden können, nichts anderes als Ursachen, die geschehen durch Allah subhanahu wa ta'ala seinen Willen. Dann weiterhin haben wir kennengelernt, dass wenn wir Zuflucht suchen bei jemand anderes außer Allah, in Dingen, die Allah subhanahu wa ta'ala ganz alleine kann. Entschuldigung, wenn wir Zuflucht suchen bei jemandem außer Allah subhanahu wa ta'ala, dann spielt es am Endeffekt keine Rolle, ob diese andere Person uns Nutzen bringt oder uns keinen Nutzen bringt, wenn wir diese Sache von ihm gar nicht verlangen dürfen. Wenn wir eine bestimmte Sache nur von Allah subhanahu wa ta'ala verlangen dürfen, spielt es keine Rolle, ob die Person uns Nutzen geben kann oder Nutzen nicht geben kann. Oder ich gebe ein Beispiel dafür. Wenn wir einen Gottesdienst verrichten, wie zum Beispiel Sujud, das Niederwerfen, dann dürfen wir das nur für Allah subhanahu wa ta'ala tun. Sollte jemand eine Niederwerfung machen für jemand anderes außer Allah, dann kann das aus einem oder in einem passt es in einen von zwei Fällen. Entweder er macht Sujud und erhält dadurch nichts, weil er einfach einen Gottesdienst verrichtet für einen Menschen oder was auch immer, oder er macht Sujud und erhält dadurch etwas, Geld oder was anderes. Und das ist trotzdem in beiden Fällen ist es das Gleiche. Genauso beides gleich verboten. Und was wir auch kennengelernt haben in dem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dem er gesagt hat, das uns beigebracht hat, ich suche Zuflucht bei den vollkommenen Worten Allahs vor dem Übel dessen, was er erschaffen hat, haben wir in diesem Hadith kennengelernt, dass wenn der Islam etwas verbietet, dann gibt er dir dafür etwas, was erlaubt ist. Er hat uns verboten, Isti'adha, also Hilfe zu suchen bei jemand anderes außer Allah. Und gleichzeitig hat er uns die Möglichkeit gegeben, bei jemand anderes Hilfe zu suchen, zum Beispiel bei Allah subhanahu wa ta'ala oder einer seiner Eigenschaften. Und genauso ebenso soll sich der Da'iya verhalten, wenn er den Leuten etwas erklärt, was haram ist, dann soll er ihnen auch erklären, was der Islam für einen Ausweg gegeben hat. Denn meistens ist es so oder immer ist es so, dass eine Sache verboten ist und dafür sind viele Sachen einem erlaubt worden. Beispiel aus dem Koran: Allah subhanahu wa ta'ala sagte, Ya ayyuhalladhina amanu, la taqulu ra'ina wa qulu unzurna. O die ihr glaubt, sagt nicht Ra'ina, sondern sagt Unvurna. So, ich musste die beiden Worte verwenden, denn übersetzt bedeuten sie in einem Fall genau das Gleiche. Und zwar haben die Menschen um den Propheten sallallahu alaihi wasallam, die Kuffar, die Juden, haben sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam versucht zu ärgern und ihm Schaden zuzufügen. Und ebenso die Leute, die mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam waren, ihnen haben sie auch versucht, Schaden hinzuzufügen. Und sie haben zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt, Ra'ina. Ra'ina bedeutet, hat zwei Bedeutungen. Ra'ina auf der einen Seite bedeutet, achte auf uns, überwache uns, achte auf uns, immer wenn wir was Gutes tun, oder dass wir etwas Schlechtes tun, atmen uns an, etwas Gutes tun und so weiter und so fort. Und das Wort Ra'ina hat aber auch eine zweite Bedeutung. Es bedeutet auch unser Schwachsinniger. Es bedeutet entweder achte auf uns oder unser Schwachsinniger. Und die Juden haben das gesagt also sie haben diesen zweideutigen Ausdruck gerne verwendet, weil sie wussten, was sie damit meinten. Und sie meinten natürlich die schlechte Bedeutung. Möge Allah es ihnen vergelten. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala ein Vers abgesagt und gesagt, O die ihr glaubt, dadurch unterscheiden wir uns von den Juden und wir sagen eben nicht das Gleiche zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und das gilt natürlich für die Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und die Weisheit ist dieselbe. Wenn wir Worte haben, die zwei Bedeutungen haben, die eine gut, eine schlecht, und ein anderes Wort haben, das eindeutig ist, verwenden wir natürlich das gute Wort. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, O die ihr glaubt, sagt nicht Ra'ina, dieses zweideutige Wort, sondern sagt Unvurna. Und dann sagt, achte auf uns. Und dieses Wort Unvurna ist eben nicht mehr zweideutig und bedeutet in einem der beiden Fälle eben genau das gleiche wie das andere. Aus der Sunna haben wir ebenfalls ein Beispiel dafür, dass wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns etwas verbietet, erlaubt er uns stattdessen etwas anderes. Und Allah subhanahu wa ta'ala verbietet und erlaubt uns, was er will. Die eine Sache ist, wir wissen aus dem Fiqh, dass es verboten ist, bestimmte Waren miteinander untereinander auszutauschen. Es sei denn unter bestimmten Bedingungen. Es ist zum Beispiel absolut haram, verboten, weil es eine Form des Zinsnehmens und Gebens ist, dass man einen Sa' von Datteln nimmt und ihn austauscht durch zwei Sa' von Datteln. Sa' ist was? Sa' sind einfach vier Hände voll von Datteln. Das ist eine Maßeinheit, die es damals gegeben hat. Eine Hand voll nennt man Mud, ja, und vier davon nennt man ein Sa'. Und die Leute haben teilweise, wie haben sie getauscht? Der eine hatte gute Datteln, der andere hatte schlechte Datteln. Dann hat derjenige, der gute Datteln hatte, der hatte nur ein Sa' gehabt, hat sie getauscht gegen jemanden, der zwei Sa' von schlechteren Datteln hatten, von schlechterer Qualität, ja. Und wir wissen, dass Datteln nicht gleich gut schmecken und so weiter und so fort. Und dies ist eine Sache, die der Prophet absolut verboten hat. Hat er nicht erlaubt. Das, weil es eine Form des Zinsnehmens und Gebens ist. Da hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam aber auch eine Alternative den Leuten gegeben und gesagt, bi'il jam'a bid-dirahim. Also hat der Person, die unbedingt, und zwar umgekehrt, sie hatte zwei Sa' von schlechteren Datteln gehabt und wollte sie austauschen durch ein besseres. Und dann was hätte sie jetzt machen können, um diese Datteln loszuwerden und bessere Datteln zu bekommen, hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ihm gesagt, nimm diese Datteln, unter denen es gute und schlechte gibt, ja, Al-Jam'a, das sind so die noch nicht guten, ausgelesenen von den schlechten, nimm diese gesamten zwei Sa', verkauf sie, dadurch bekommst du Geld und durch dieses Geld darfst du dann wieder Datteln kaufen, wie du möchtest. Ja? Das ist der erlaubte Weg, den der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ihm gegeben hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Und wir beginnen mit dem, das war vom letzten Mal. Und wir beginnen jetzt mit einem neuen Kapitel, inshallah. Und zwar sagt der Autor, Babun min ash-shirki an yastaghitha bi ghayrillahi au yad'u ghayrahu. Er sagte, zum Schirk gehört es, dass du, jetzt sage ich ein deutsches Wort, gleich sage ich was mehr dazu, zum Schirk gehört es, dass du Hilfe ersuchst bei jemandem anderes außer Allah oder dass du jemanden anrufst außer Allah subhanahu wa ta'ala. Dass du zu jemandem anrufst, gemeint ist, dass du jemandem betest. Meistens ist das Wort, was man im Arabisch verwendet, Ad-Dua, verstehen die Leute meistens darunter, dass man die Hände hebt und Dua macht, ja, und ein Bittgebet spricht. Aber das Dua im Arabischen beinhaltet nicht nur das, wenn die Hände hebt und dass man zu Allah betet, sondern eine Form des Dua, des Betens, im weitesten Sinne des Wortes, ist auch das Gebet, das Fasten, die Zakat und jede Form der Ibadah. Wie dem auch sei. Was ist der Unterschied zwischen dem Kapitel, den wir jetzt erwähnen möchten, und dem Kapitel, dem vorausgegangen ist? Im vorausgegangenen Kapitel haben wir gesagt, dass es ging um das Hilfe ersuchen bei jemand anderes außer Allah. Al-I'adha oder Al-Isti'adha. Al-Isti'adha. Und in diesem Kapitel sagen wir, es geht wieder darum, dass wir Hilfe ersuchen bei jemand anderes außer Allah. Und wir sagen, wir ist ein Teil des Schirk. Das ist die Überschrift. Nachher erklären wir weiter. Und hier heißt es nicht mehr Isti'adha, sondern hier heißt es Istighatha. Und das Wort Istighatha unterscheidet sich im ursprünglichen Sinne ein wenig von dem Wort Istighatha, von dem vorausgegangenen Kapitel. Im vorausgegangenen Kapitel ging es um Istighatha, da geht es mehr um ein örtliches Zuflucht suchen. Ich suche Zuflucht örtlich gesehen bei einer bestimmten Person, indem ich mich zu ihm wende, zu ihm hingehe und er gewährt mir Unterschlupf. Und beim Wort Istighatha ist das weniger der Fall, sondern da geht es mehr darum, dass man tatsächlich schreit nach Hilfe. Dass man nach Hilfe schreit. Denn im arabischen Wörterbuch steht geschrieben, dass Istirafa ursprünglich kommt, Wort von, ursprünglich oder die Bedeutung hat von Asriyah, dem Schreien, laut Schreien. Und was aber für uns wichtiger ist als die ursprüngliche Bedeutung, ist diejenige, dass Istirafa noch viel Kräften noch, wie heißt es, für Situationen gilt, in denen eine Person noch in einer schwierigeren Lage ist, als nur bei Al-Isti'adha. Also, wenn man in einer sehr schwierigen Lage ist, und dann jemanden um Hilfe erbittet, das nennt man Istighatha. Das nennt man Istighatha. Diese Istighatha, wie der Autor gesagt hat, gehört zum Schirk. Aber ist seine Aussage so, wie sie ist, oder muss sie eingeschränkt werden? Die Antwort lautet, die Aussage vom Autor muss eingeschränkt werden. Denn nicht jede Form von Istighatha, nicht jede Form, wenn du jemanden um Hilfe erbittest, weil du dich in einer Zwangslage befindest, in einer schwierigen Lage befindest, gehört zum Schirk, weil Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, in Surat Al-Qasas, als Musa a.s. In Ägypten war und ein Ägypter ihn um Hilfe gebeten hatte gegen einen Israeliten. Dann hat Musa a.s. dem Ägypter geholfen gegen Israeliten, Entschuldigung, dem Israeliten geholfen gegen den Ägypter und hat den Ägypter dann umgebracht. Aus Versehen. Er hat dazu fest zugeschlagen und dann ist der andere gestorben. Und Allah hat ihm seine Sünde direkt danach vergeben, weil er Allah um Vergebung gebeten hat. In dieser Geschichte, die Geschichte erzählt uns Allah im Koran, in Surat al-Qasas, im 15. Vers, sagt er dann, فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِهِ. Das bedeutet, derjenige von seinem Stamm, also von Musas Stamm, hat Musa um Hilfe gebeten gegen ihren Feind, den anderen. Und das Wort, was Allah subhanahu wa ta'ala verwendet hat, um Hilfe zu ersuchen, ist dieses Wort Istighatha, genau dieses. Und deswegen wissen wir, dass das Hilfe, also wenn das verboten wäre, Musa hätte nichts machen können oder hätte es nicht getan. Wenn es, wie heißt es, wenn dies nun einmal der Fall ist und das erlaubt ist, dann wissen wir, dass Istighatha und Istighatha, das Hilfe ersuchen oder um Hilfe flehen, kann man im Deutschen sagen, um das Ganze zu steigern, um dem Wort Istighatha näher zu kommen, bezieht sich dann, wenn es erlaubt ist, auf diejenigen Situationen, in denen man Menschen um Hilfe bittet, wenn sie einen um Hilfe bitten können. Ja, das war das eine. Das zweite in der Überschrift des Autors, er sagte, zum Schirk gehört Istighatha und dass du zu jemandem anderen betest außer Allah. Diese Überschrift, der erste Teil davon ist speziell, es geht nur um das Hilfeersuchen. Und der zweite Teil der Überschrift geht allgemein um jede Form der Anbetung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Jede Form der Anbetung, jede Form des Dua oder jede Form der Dua, der Ibadah darf ja nur Allah subhanahu wa ta'ala gewidmet werden. Und was ist der Beweis dafür, wenn wir sagen, dass Dua machen darf nur für Allah subhanahu wa ta'ala gewidmet werden? Was ist der Beweis dafür, dass überhaupt Dua ein Gottesdienst ist? Das müssen wir erst beweisen. Und zwar finden wir das im Koran auf der Seite 477 in der Ausgabe von Al-Medina. Finden wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala Folgendes gesagt hat über diejenigen, die zu überheblich sind, zu ihm zu beten. Er sagte, وَقَالَ رَبُّكُمْ أُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Euer Herr sagt, ruft mich an, so erhöre ich euch. إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُرُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Gewiss diejenigen, die sich aus Hochmut weigern, mir zu dienen, werden in die Hölle gedemütigt eingehen. Noch einmal, euer Herr sagt, ruft mich an, so erhöre ich euch. Macht Dua, dann erhöre ich euch, das ist im Arabischen. Gewiss diejenigen, die zu überheblich sind, zu mir Dua zu machen, sie werden in die Hölle erniedrigt eingehen oder gedemütigt. Durch diesen klaren Vers wissen wir, dass Dua eine Ibadah ist, ein Gottesdienst ist. Und deswegen darf man zu niemandem beten und auch kein Dua machen und keine Hände heben zu jemand anderem außer Allah. Des Weiteren hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith bei Imam Ahmad und Ibn Tirmidhi und bei Ibn Majah und Abu Dawud gesagt, anderswo, inna du'a huwa al-ibadah. Der Dua ist die Ibadah schlechthin. Der Dua ist die Ibadah schlechthin. Und Imam Tirmidhi, rahimahullah, er sagt, der Hadith ist Hasan, sahih, und Ibn Hajar sagte, der Isnad ist Jayyid. Wenn man Dua macht, zu jemandem Dua macht, ein Bittgebet spricht, auf Deutsch, so nennt man das, ja, dann passiert das auf eine von zwei Arten. Entweder man macht Dua als einen Gottesdienst. Du machst Dua und lobpreist Allah subhanahu wa ta'ala. Dua muss nämlich nicht nur bedeuten, dass du Allah um etwas bittest, sondern Dua kann auch bedeuten, dass du Allah lobpreist. Also kann es sein, dass du einfach nur Dua sprichst, um einen Gottesdienst zu machen, um einen Gottesdienst zu verrichten. Dieser Gottesdienst hat Beweggründe. Du machst ihn aus Liebe zu Allah, aus Furcht vor Allah, ja, aus Demut vor Allah und so weiter und so fort. Diese Form von Dua natürlich darf nur für Allah subhanahu wa ta'ala gewidmet werden. Dann die zweite Form von Dua ist, wenn es nicht als Bittgebet gemacht wird, in Form eines Gottesdienstes. Das heißt, wenn du zu jemandem bittest, wenn du jemandem etwas bittest, nicht als Gottesdienst und die Person ist dazu in der Lage, dir zu helfen, ja, dann ist diese Sache erlaubt. Und der Beweis dafür ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, man da'akum fa'ajibuh, wer, und das Wort, was im Arabischen verwendet ist, nämlich dieses Dua-Wort, ja, wer euch ruft, dem gehorcht, oder dem folgt seinem Ruf. Wer euch ruft, dem folgt seinen Ruf. Ruft, das Wort ruft, anrufen, ist genau das gleiche Wort wie Dua machen. Ja. Und gemeint ist, zum Beispiel, wenn jemand dich einlädt zu einer Einladung, dann musst du seiner Einladung Folge leisten. Ja. Gut, dann hat der Autor, er hat nur die Überschrift bis jetzt erwähnt, dann hat der Autor einen Vers aus dem Koran erwähnt. Und zwar auf der Seite 220, für diejenigen, die mitlesen. Er sagte, Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Und rufe nicht außer Allah an, was dir weder nützt noch schadet. Wenn du es tust, dann gehörst du folglich zu den Ungerechten. Dieser Vers, wenn man ihn verinnerlicht, erweckt in uns mindestens eine Frage. Und zwar noch einmal verinnerlichen wir den Vers. Allah sagte, und rufe nicht außer Allah an, was dir weder nützt noch schadet. Wen spricht er an? Offensichtlich den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und wenn Allah subhanahu den Propheten sallallahu alaihi wasallam anspricht, Frage ist, unser Prophet, kann es sein, dass er macht, dass er Schirk begeht? Kann es sein, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam Götzendienst begeht? Die Antwort ist nein, es kann nicht sein. Aber warum spricht Allah subhanahu wa ta'ala seinen Propheten damit an? Die Antwort ist in einer, es gibt eine von zwei Antworten. Die eine Antwort von manchen Gelehrten ist diejenige, dass damit eigentlich gar nicht der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemeint ist. Sondern, dass damit gemeint ist, jeder andere aus dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, der spricht ihn indirekt nur an. Und diese Antwort ist sehr schwach. Denn die Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala richtet sich an den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und im Gegenteil, die Tatsache, dass Allah subhanahu wa ta'ala seinen Propheten anspricht und ihn davor warnt, Schirk zu begehen, weist darauf hin, dass uns Allah subhanahu wa ta'ala noch eher damit warnen will. Denn wenn er jemanden warnt, von dem er weiß, dass er es sowieso nicht tun wird, und für uns weiß er es natürlich auch, aber wenn Allah subhanahu wa ta'ala jemanden warnt, von dem wir davon ausgehen, dass er sowieso kein Schirk begeht, weil wir glauben, dass die Propheten kein Schirk begehen, dann richtet sich dieser Befehl erst recht an uns. Und deswegen, diese Aussage oder der Schirk könnte vom Propheten sallallahu alaihi wasallam als Menschen durchaus passieren, selbstverständlich, aber als Propheten nicht. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Propheten sallallahu alaihi wasallam begehen keine großen Sünden nach der richtigeren Ansicht der Gelehrten. Des Weiteren hat Allah sallallahu alaihi auch Folgendes zu allen Gesandten gesagt, obwohl die Gesandten schon längst alle gestorben sind, bis auf Prophet zu dieser Zeit und natürlich Isa a.s. Und zwar sagte Allah subhanahu wa ta'ala, und dieser Vers weist auch darauf hin, dass dieser Vers eine Warnung ist für unseren Propheten, dass er sich nicht zu sicher fühlen soll für gar nichts und auch wir erst recht nicht. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dir und denjenigen, die vor dir waren, ist dir als Offenbarung eingegeben worden, also den Propheten dir und die vor dir waren. Wenn du Allah andere beigesellst, wird dein Werk ganz gewiss hinfällig und du wirst ganz gewiss zu den Verlierern gehören. Manche Leute wissen nicht, was heißt, ihr Werk wird hinfällig oder ihre Werke werden hinfällig. Das bedeutet, alles, was sie getan haben, gilt nicht mehr. Das heißt, alles, was sie getan haben, wird nicht mehr am Tag der Auferstehung irgendwas wiegen, sodass es in die rechte Waagschale gelegt werden könnte. Wer also Allah subhanahu wa ta'ala etwas beigesellt oder Dua macht zu einem anderen als Allah, dadurch automatisch werden seine gesamten Taten zunichte. Und dann gibt es die bekannten zwei Ansichten von Gelehrten, dass wenn er Tauba macht und zum Islam zurückkehrt, erhält er dann wieder seine guten Taten zurück oder nicht. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Dieser Vers, den wir gerade erwähnt haben, weist darauf hin, wie ich gesagt habe, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sehr wohl angesprochen ist. Genauso wie die Propheten vor ihm angesprochen waren. Aber wir sind erst recht angesprochen mit diesem Vers Und gleichzeitig wissen wir, dass die Propheten niemals solche Sünden begehen. Warum? Weil sie die Gottesfurcht haben und weil sie von Allah subhanahu wa ta'ala recht geleitet sind. Noch einmal, wenn man Dua macht, dann ist, und man macht Dua als Gottesdienst, als schlichter Gottesdienst, als reiner Gottesdienst, dann muss das überhaupt nicht sein, dass man immer von Allah subhanahu wa ta'ala sagt, oh Allah, gib mir dies, oh Allah, gib mir das. Sondern es kann sein, dass man einfach nur einen bloßen Gottesdienst verrichtet. Und jeder von uns weiß doch, dass wenn man betet oder fastet oder was auch immer, dass man in Wirklichkeit diesen Gottesdienst verrichtet, weil man von Allah subhanahu wa ta'ala belohnt werden will. Jeder, der ein Salah verrichtet, macht das und seine Körpersprache drückt aus, dass er in Wirklichkeit Allahs Wohlgefallen dadurch erlangen möchte und auf Allahs Strafe dadurch fliehen möchte und Allahs Wohlgefallen dadurch erlangen möchte. Jeder weiß das. Tayyib. Dann sagt er, im Vers ist eine interessante Aussage, auch wenn wir sie wieder verinnerlichen. Und zwar habe ich schon darauf hingewiesen. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und bete zu niemandem anders oder rufe niemanden außer Allah an, der dir weder nützen noch schaden kann. Wenn du es doch tust, gehörst du wahrlich zu den Ungerechten. Die Frage ist jetzt, was ist, wenn du zu jemandem betest, der dir durchaus nützen oder schaden kann? Ja, die offensichtliche Bedeutung des Verses ist, und bete zu niemandem außer Allah, der dir weder nützen noch schaden kann. Das heißt, wenn er dir nützen oder schaden kann, kannst du ruhig zu ihm beten. Dieser Vers und auch andere Verse im Koran beinhalten manchmal Einschränkungen, die nicht so gemeint sind. Das heißt, diese Einschränkung, die Allah subhanahu wa ta'ala gemacht hat, dass wir zu niemandem beten dürfen, der uns nicht nützen oder schaden kann, diese Einschränkung hat keine Bedeutung. Diese Einschränkung ist keine Einschränkung in der Scharia. Überhaupt keine Einschränkung. Denn ob du zu jemandem betest, ob er dir nützen kann oder schaden kann, in beiden Fällen ist es haram. Ja? Wenn du also zu jemandem betest, der gestorben ist, ja, oder zum Propheten selbst betest, dann ist es sowieso haram, auch wenn er dir nicht nützen und schaden kann, weil er schon längst zur Erde geworden ist, alayhi salatu wassalam. Und deswegen, diese Einschränkung im Vers ist keine Einschränkung, auch wenn sie sprachlich eine Einschränkung ist. Aber in der Scharia ist sie keine Einschränkung. Und dafür haben wir mehrere Beispiele im Koran. Allah sagte subhanahu wa ta'ala, O ihr Menschen, dient eurem Herrn, der euch erschaffen hat, und ebenso diejenigen, die vor euch gelebt sind, haben. Oder die vor euch gewesen sind. Tayyib, es gibt keinen anderen Gott außer Allah. Es gibt keinen anderen, der erschaffen hat. Das heißt, diese Einschränkung, dass wir Allah anbeten sollen, denjenigen, der uns erschaffen hat, diese Einschränkung ist keine Einschränkung. Weil es gibt sowieso nur den einen Gott. Sondern diese Einschränkung, wenn sie sprachlich eine Einschränkung ist, gemeint ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns die Weisheit erwähnt, warum wir tatsächlich nur Allah subhanahu wa ta'ala anbeten sollen. Ja, weil er derjenige ist, der uns erschaffen hat und es eben keinen anderen gibt. Ebenso, liebe Geschwister, wenn wir Surat al-Nisa uns mal anschauen, gibt es auch einen interessanten Vers. Und zwar über diejenigen Frauen, die man als Mann nicht heiraten darf. Und unter ihnen, Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt eine Liste in Surat al-Nisa, Vers 23, sagt Allah subhanahu wa ta'ala folgendes, ich lese auf Deutsch direkt vor, verboten zu heiraten sind euch eure Mütter, eure Töchter, eure Schwestern, eure Tanten väterlicherseits, eure Tanten mütterlicherseits, die Nichten, eure Nährmütter, die euch gestillt haben, eure Milchschwestern, die Mütter eurer Frauen, eure Stieftöchter, die sich im Schoß eurer Familie befinden. Das ist der Vers, den ich meine. Geht noch weiter. Aber unsere Stieftöchter, die sich im Schoß unserer Familie befinden. Diese Einschränkung ist eine Einschränkung, die keine Auswirkung hat auf Halal und Haram. Weil sie sowieso Haram ist, auch wenn sie sich nicht in unserem Schoß befinden würden. Gemeint ist nämlich, dass unsere Stieftöchter uns Haram sind zu heiraten. Ja? Das heißt, die Tochter deiner Ehefrau darfst du nicht heiraten, denn es kann ja sein, dass die Tochter deiner Ehefrau, wie gesagt, dann nicht deine eigene Tochter ist, weil sie mitgebracht hat in die Ehe. Diese Tochter ist für dich Haram, auf Ewigkeit. Und wie heißt es, also das heißt, sobald man eine Frau geheiratet hat und mit ihr, sobald man eine Frau geheiratet hat, darf man nicht mehr ihre Tochter heiraten. Sobald man eine Frau geheiratet hat. Das ist die erste Einschränkung. Und die zweite Einschränkung ist diejenige, dass man mit ihr verkehrt hat. Dann darf man die Tochter von dieser Frau nämlich nicht mehr heiraten. Hätte man sie geheiratet, und man hätte sich direkt von der Frau geschieden, dürfte man danach die Tochter heiraten. Ja. Und umgekehrt ist es nicht der Fall. Umgekehrt, wenn du durch eine Tochter heiratest, eine Frau heiratest, und du hast einfach nur den islamischen Akt, was ist gemacht, und du scheidest dich von dieser Frau, darfst du nicht mehr die Mutter heiraten. Die Mutter ist auf ewig verboten, auch wenn du schon noch gar nicht mit der Tochter verkehrt hast. Ja. Wie dem auch sei, die Stieftöchter, die Allah in diesem Vers erwähnt hat, sind uns verboten. Und er sagt, die Stieftöchter, die in eurem Schoß eurer Familie sind, das heißt, die bei euch aufgewachsen sind, unter euch, ja, dies ist nämlich meistens der Fall. Deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala das erwähnt und nicht, weil das immer der Fall ist. Das bedeutet, selbst wenn eine Stieftöchter nicht in deinem eigenen Haus aufgewachsen wäre, dürftest du sie trotzdem nicht heiraten. Des Weiteren hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt im Koran, o die ihr glaubt, wenn Allah und sein Gesandter euch zu etwas aufrufen, das euch lebendig macht, dann folgt seinem Ruf. Jeder von uns weiß, unser Prophet, wenn er uns zu etwas aufruft, ruft er uns doch immer zu etwas auf, was uns lebendig macht. Ja? Deswegen diese Einschränkung, hat sie irgendeine Bedeutung? Also das heißt, wenn er uns nicht aufrufen will zu etwas, was uns lebendig macht, brauchen wir ihm dann nicht mehr, das kommt gar nicht vor. Ja? Das ist nämlich immer der Fall. Und deswegen diese Einschränkungen haben meistens, diese Einschränkungen haben zum Teil keine Bedeutungen und man nennt sie auf Arabisch, für die Arabisch sprechen, nur die Aussage Kharajat Makhraj al-Ghalib. Macharajat, Machraj al-Ghalib. Das heißt, weil es meistens der Fall ist, wird es erwähnt, und das ist, obwohl es, wie gesagt, keine Einschränkung ist. Kommen wir zurück auf den Vers, den wir erwähnt haben. Und bete zu niemandem anderes, oder rufe niemanden anderes an, außer Allah, der dir weder nützen noch schaden kann. Das ist der Fall gewesen damals meistens. Und das ist der Fall bei den Mushrikin, meistens bei den Götzendienern. Denn sie beten damals, zum Beispiel, beteten sie zu Gegenständen, wie wir wissen, ja, zu Göttern, die sie selbst hergestellt haben, wie Yaruth und andere Gottheiten, die sie erbaut haben und angebetet haben, aus Stein oder aus Holz. Diese Steine und Holz können ihnen tatsächlich weder nützen noch schaden. Und die dürfen sie nicht anbeten. Das heißt aber nicht, dass die anderen erlaubt sind. Ich denke, ich habe mich da klarer ausgedrückt. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Allah ist der Gerechteste aller Gerechten. Er sagte, solltest du es trotzdem tun, dann gehörst du zu den Ungerechten. Und das ist wichtig. Solltest du es tun, dann gehörst du zu Ungerechten. Vorher nicht. Danach, wenn du Tauba gemacht hast, auch nicht mehr. Dann gehörst du nicht mehr zu Ungerechten, weil du hast dich zum Islam bekennt. Ja? Aber während du jemand anderes angebetet hast als Allah, sei es seinen Gesandten Isa, Jesus, oder sei es seine Mutter, oder sei es sonst jemand anderes, während dieser Zeit bist du ein ungerechter Mensch. Jetzt passt mal auf. Das gleiche gilt, als unser Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Während der Zani Zina begeht, ist er nicht gläubig. Zina, also der außereheliche Geschlechtsverkehr. Während der Zani Zina begeht, ist er nicht gläubig. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihm den Iman abgesprochen, solange er diese Tat begeht. Also wenn die Tat vorbei ist, wird er wieder als Gläubiger bezeichnet. Und wir werfen ihn nicht aus dem Islam raus, aber wir sagen ihm, dass es eine gewaltige Sünde ist. Und die Frage ist, also ich will sagen, es gehört in die gleiche Kategorie. Die Frage ist, warum hat Allah subhanahu wa ta'ala hier gesagt, wenn du das trotzdem tust, als jemand anderen betest oder jemand anders anrufst außer Allah, dann gehörst du zu den Ungerechten. Warum hat Allah nicht gesagt, dann gehörst du zu den Mushrikin, dann gehörst du zu den Götzendienern? Die Antwort ist, weil das ist glasklar, das weiß jeder. Ja, weil du Dua darfst du nur zu Allah machen. Aber Allah wollte uns klar machen, dass Ash-Shirk ist eine Form der Ungerechtigkeit. Und zwar die größte, die es überhaupt gibt. Denn wir wissen, Kufr, Shirk, Riya, weiß nicht was, jede Art von Sünden, sind Formen der Ungerechtigkeit. Die Ungerechtigkeit ist der Überbegriff für all diese Sachen. Ja? Und die größte davon ist natürlich der Unglaube an sich. Dann hat der Autor, liebe Geschwister, einen weiteren Vers erwähnt. Und zwar sagt er in 200 Surat Yunus, der Seite 221. Sagt er: وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. Wenn Allah dir Unheil widerfahren lässt, so kann es keiner wegnehmen, außer ihm. Und wenn er für dich etwas Gutes will, so kann keiner seine Huld zurückweisen. Dieser Vers ist sehr interessant. Und für diesen Vers finden wir Beispiele im Koran. Und zwar achtet mal auf die Wortwahl, die Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt hat. Er sagte: وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرْ. Wenn Allah dir Unheil widerfahren lässt und wenn Allah dich mit Unheil berührt, auf Arabisch, und wenn Allah dich mit Unheil berührt, so kann es keiner hinwegnehmen, außer ihm. Und dann sagt er über das Gute: und wenn er für dich etwas Gutes will, so kann keiner seine Huld zurückweisen. Was ist der Unterschied? Was für eine andere Wortwahl hat Allah verwendet, als er über das Gute und das Schlechte gesprochen hat? Beim Schlechten hat er es nicht seinem Willen zugeschrieben. Und beim Guten hat Allah subhanahu wa ta'ala es seinem Willen zugeschrieben. Und dies ist so, weil wir Allah subhanahu wa ta'ala das Gute zuschreiben. Und Allah subhanahu wa ta'ala will nichts Schlechtes für niemanden. Sondern Allah subhanahu wa ta'ala will nur Gutes für die Menschen. Und deswegen, als die Djinn gesprochen haben über folgende Sache, und zwar, wir kennen das, liebe Geschwister, schlagen wir mal Surat al-Djinn auf. So, da sagt dann die Djinn sprechen, ja. Ihr wisst, Surat al-Djinn ist eine gewaltige Sura, weil unsere Geschwister von den Djinn viel besser als wir erkannt haben, dass der Koran etwas Gewaltiges ist. Dass der Koran etwas Gewaltiges ist. Und sie beschreiben die Nacht, in der der Koran herabgesandt worden ist. Sie beschreiben die Nacht, in der der Koran herabgesandt worden ist. Und sie sagen, dass in dieser Nacht etwas ganz Besonderes geschehen ist. Diese Nacht plötzlich war voll. Plötzlich sind dort, wie heißt es, so viele Sternschnuppen gewesen, die jeden Djinni, der versucht hat, irgendetwas von den Gesprächen der höchsten Engelschar mitzubekommen, wurden sie mit Sternschnuppen beworfen, wie es immer noch bis jetzt der Fall ist. Aber besonders in dieser Nacht hatte keiner die Möglichkeit gehabt. Und sie erzählen, was dort alles Besonderes passiert ist. Und dann sagen sie, nachdem sie diese Veränderung im Himmel wahrgenommen haben, sagen sie über die Erdbewohner: وَأَنَّ لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. Und wir wissen doch nicht, ob für diejenigen auf der Erde etwas Schlechtes gewollt wird oder ob ihr Herr sie zur Besonnenheit führen will. Das, was sie gesehen haben, sie wussten, etwas Besonderes passiert in dieser Nacht, Laylat al-Qadr, als der Koran herabgesandt worden ist. Sie wussten, etwas Besonderes wird in dieser Nacht passieren. Die Frage ist nur, was? Wird Allah subhanahu wa ta'ala die Menschheit vernichten, weil es gab keinen Propheten und es gab nur Schirk und der Tawhid war fast ausgelöscht. Das Einzige, was übrig geblieben ist, ist die Kaaba und ein paar Menschen, die sich dem Glauben von Ibrahim angehörig gefühlt haben oder ihr seinem Glauben gefolgt sind. Aber die meisten Menschen waren im Irrtum. Die meisten Menschen waren im Irrtum. Die Schriften Allahs wurden schon vorher verfälscht und es war keine Rechtleitung da, fast keine Rechtleitung da. Aber es könnte genauso gut sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala das Gutes für die Menschen will. Und deswegen sagten die Djinn: und wir wissen doch nicht, ob für diejenigen auf der Erde Schlechtes gewollt wird, das ist passiv, oder ob ihr Herr für sie Besonnenheit will, oder ob ihr Herr sie zur Besonnenheit führen will. Was ist der Unterschied wieder? Als die Djinn gesprochen haben darüber, dass etwas Schlechtes für die Menschen geschieht, haben sie nicht gesagt, wir wissen nicht, ob Allah etwas Schlechtes für sie will. Sie wissen, Allah will nichts für sie Schlechtes. Aber sie haben gesagt, es kann sein, dass für sie etwas Schlechtes gewollt wird. Und als sie gesprochen haben über das Gute, haben sie gesagt, oder es kann sein, dass Allah für sie etwas Gutes will, Rechtleitung will, Besonnenheit will, Rashad. Und so war es auch, und sie haben sich nicht geehrt, aber das gehört zum Anstand zu Allah, subhanahu wa ta'ala, dass wenn wir etwas Schlechtes passiert, schreiben wir es uns selbst zu und nicht Allah subhanahu wa ta'ala. Denn Allah hat uns im Koran fest klar gemacht, dass alles, was uns an Schlechtem trifft, ist aufgrund dessen, was unsere eigenen Hände erworben haben. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala will, dass uns Unheil berührt, denn so hat es gesagt, وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ, und wenn Allah dich mit Schaden berühren will, wenn Allah subhanahu wa ta'ala das will, dann will er das, weil dahinter etwas Besseres steckt als das. Und zwar lesen wir nämlich dazu, Surat al-Anfal hat Allah subhanahu wa ta'ala uns ganz klar gemacht, dass nicht jede Fitna, nicht jede Versuchung, nicht jede Prüfung, die es in diesem Leben gibt, trifft nur diejenigen, die etwas Schlechtes tun. Überhaupt nicht. Er sagt subhanahu wa ta'ala, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und hütet euch vor einer Versuchung, einer Fitna, einer Versuchung. Das ist eine Versuchung, ist etwas, was dich vom Iman zum Kufr bringen kann. Und hütet euch vor einer Versuchung, die nicht nur besonders diejenigen von euch treffen wird, die Unrecht taten. Und hütet euch vor einer Versuchung, die nicht nur besonders diejenigen von euch treffen wird, die Unrecht taten. Klammer auf, sondern es wird auch diejenigen treffen, die gerechtig, die etwas Gutes getan haben. Trotzdem wird sie die Versuchung treffen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte und machte uns klar, dass wenn Allah aber etwas entschieden hat, dann kann es niemand verweigern. فَلَا رَدَّ لِفَضْلِهِ, wenn Allah etwas Gutes will für die Menschen, niemand kann es wegnehmen. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas Schlechtes will, oder etwas Schlechtes, jemand mit etwas Schlechtes berühren möchte, oder so müssen wir es ausdrücken, weil so hat Allah es im Koran erwähnt, dann kann auch niemand etwas dagegen tun. Und deswegen sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, in dem berühmten Dua, Allahumma, wa Allah, la mani'a lima a'tayt. Wenn du etwas geben willst, gibt es niemanden, der es zurückhalten könnte. Wa la mu'tiya lima mana't. Und wenn du etwas verweigern willst, so könnte es niemanden geben, der dir etwas trotzdem geben, der etwas trotzdem geben würde, gegen deinen Willen also. Und Allah sagte subhanahu wa ta'ala, yusibu bihi man yasha, er trifft damit, wen er will, mit dem Guten, mit dem Schlechten, trifft er, wen er will. Die Frage ist, Allah subhanahu wa ta'ala, macht er, was er will, wie er will? Also, nochmal, haben wir gesagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit den guten und Dingen, mit guten und schlechten Dingen trifft, wen er will, aber ja. Was denn? Hört man mich jetzt? Hört man nachher? Ja, so hört man, wenn ich so rede. Also, wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er etwas Gutes jemandem gibt oder etwas Schlechtes, ja, weil Allah subhanahu wa ta'ala ist der Schöpfer von Guten und Schlechten. Manche Leute haben Angst, das zu sagen, obwohl wir alle قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقْ مِنْ شَرْفِ مَا خَلَقْ auswendig können. Ich suche Zuflucht bei Allah vor dem Herrn der Morgendämmerung, مِنْ شَرْفِ مَا خَلَقْ, vor dem Übel, das er erschaffen hat. Also Allah subhanahu wa ta'ala ist der Schöpfer vom Guten und vom Schlechten. Nur, Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er etwas jemandem gibt, dann gibt er einem die Sache aus Weisheit und nicht aus Unweisheit, oder wie man es auch nennen möchte. Und zwar sagte Allah im Koran, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. Und ihr wollt nicht, es sei denn Allah will. Wahrlich, Allah ist allwissend und allweise. Gut. Jetzt ein großer Nutzen für diejenigen, die anwesend sind heute. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ, und Allah ist der, so wird es übersetzt, der Allvergebende und der Barmherzige. Und dieses Wort auf Arabisch, Al-Ghafur, hat eine Bedeutung. Und Al-Rahim, der Barmherzige, hat eine Bedeutung. Und es handelt sich ja um zwei Eigenschaften Allahs. Und zwar Al-Ghafur, sagen die Sprachwissenschaftler, kommt von einem Wort Al-Maghfar, und zwar das bei einer Pfeilspitze, womit man die Pfeilspitze bedeckt, sodass sie niemandem Schaden zufügen kann. Weil jemand, der mit Pfeilspitzen rumläuft, Ja? Der wird irgendeine Hülle drauf tun auf die Köpfe und diese Sache bezeichnet als dieser Marfar. So. Und also ist das eine Sache, die bedeckt. Und wir sagen Astaghfirullah. Astaghfirullah oder Rabbighfirli. Das heißt, mein Herr, vergib mir. Oder ich bitte Allah um Vergebung. Okay, das ist kein Problem. Aber was bedeutet es in Wirklichkeit? Es bedeutet etwas Gewaltiges. Es bedeutet nicht nur Allah, vergib mir. Sondern es bedeutet Allah, verdecke mir diese Sünde. Denn stellt euch mal vor, am Tag der Auferstehung, liebe Geschwister, du hast den Muslimen etwas gestohlen. Und Allah subhanahu wa ta'ala stellt dich bloß vor allen Muslimen. Vor allen Muslimen. Du hast etwas geklaut, was den Muslimen allen gehört hat. Zum Beispiel, irgendein Überlieferer hat damals mal einen Hadith absichtlich falsch weitergegeben. Oder einen Hadith geheim gehalten oder so etwas. Dann hat er etwas gestohlen von allen Muslimen. Ja? Und er wird bloßgestellt vor allen Muslimen und jeder versucht sein Recht zu haben und jeder weiß, er ist derjenige, der von uns etwas gestohlen hat oder so weiter und so fort. Das ist eine Bloßstellung, eine Erniedrigung für den Menschen, vor allen Menschen, das kann man sich nicht vorstellen. Am Ende sagt Allah ihm, ich vergebe dir. Okay, das ist gut, wunderbar, natürlich kann glücklich sein. Aber die Erniedrigung hat er gehabt. Ja, vor den Milliarden von Menschen, Abermilliarden von Menschen. Aber Maghfira bedeutet noch, dass Allah es verdeckt. Dass Allah subhanahu wa ta'ala erst gar nicht darüber redet, in Anführungsstrichen. Dass niemand überhaupt davon Wind bekommt. Dass Allah subhanahu wa ta'ala wird ja mit jedem einzelnen Menschen direkt sprechen, ohne dass zwischen dir und ihm irgendein Vermittler ist. Aber Allah subhanahu wa ta'ala beim Gläubigen wird es ja so sein, Allah spricht mit dem Gläubigen und erinnert ihn an die Sünde, die er an dem Tag so und so begangen hat, um so und so viel Uhr, und an die Sünde, die er am Tag so und so begangen hat, um so und so viel Uhr, und so weiter und so fort. Und jedes Mal fragt Allah subhanahu wa ta'ala ihn, hast du irgendein Argument, warum du die Sünde begangen hast, und wird sagen, nein, und so weiter und so fort. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala auch, am Ende hat etwa einer meiner Schreiber, die Engel, die aufgeschrieben haben, dich ungerecht behandelt, und er wird sagen, nein, und so weiter und so fort. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt am Ende dann zum gläubigen Mensch, im Diesseits habe ich dich schon nicht bloßgestellt, dann werde ich dich heute auch nicht bloßstellen, ich werde die Sünde dir verdecken, werde dir vergeben, sodass überhaupt niemand davon Wind bekommt und geh ins Paradies ein. Und möge Allah uns zu diesen Menschen ebenfalls machen. Das war Al-Ghafur und Ar-Rahim ist das Wort, was wir bezeichnen, der Al-Abama oder der Barmherzige. Und für uns, Ahl-Sunnah wal-Jama'a, Sunniten, bedeutet das Wort Ar-Rahim automatisch, wenn wir sagen, Allah ist der Barmherzige, das heißt, dass er sich anderen erbarmt. Das heißt, wir glauben, dass dieses Wort eine Bedeutung hat und dass dieses Wort nicht einfach so dasteht und wir sagen nicht einfach, Allah ist der Barmherzige und das war's, sondern wir sagen, Allah ist der Barmherzige, das bedeutet, dass er sich anderen erbarmt und das bedeutet, dass wir von ihnen seine Barmherzigkeit erbitten sollen, dass wir ihn um Barmherzigkeit erbitten sollen. Ja? Das bedeutet dieses Wort für uns und sollten wir mal über andere Sekten sprechen, die im Laufe der islamischen Geschichte auch getaucht sind, dann werden wir erwähnen, inshallah, warum das bei anderen anders ist, leider. Aber uns ist das so, alhamdulillah. Der Autor erwähnt dann einen weiteren Vers, und zwar in Surat Al-Ankabut. Al-Ankabut heißt ja die Spinne. Eine Surah, die heißt so. Und zwar im Vers 17 sagt er folgendes. Gewiss, diejenigen, denen ihr anstatt Allahs dient, vermögen euch nicht zu versorgen. Sucht darum bei Allah die Versorgung und dient ihm und dankt ihm. Zu ihm werdet ihr zurückgebracht. Dieser Vers, den Allah erwähnt hat, subhanahu wa ta'ala, macht uns eine Form des Dua noch klarer, verdeutlicht sie noch mehr. Und zwar, dass auch das um Versorgung bitten, Essen, Trinken, Kleidung, alles was Versorgung angeht in diesem Leben, nennt man Rizq. Und Rizq ist eine Sache, die wir bei Allah subhanahu wa ta'ala zu erbeten haben. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns versprochen, und hier können wir unseren Iman prüfen. Er hat uns versprochen, dass wir, wenn wir Allah fürchten, Allah uns auch genug Versorgung geben wird. Er hat nicht gesagt, er macht dich reich. Ja? Er hat nicht gesagt das. Er hat auch nicht gesagt, er wird dich nicht prüfen durch Hunger. Sondern er hat unseren Propheten aus seinem auch durch Hunger geprüft. Und er hat die Sahaba durch Hunger geprüft. Und er wird die gläubigen Menschen auch weiterhin noch durch Hunger prüfen. Aber das, wenn du Allah subhanahu wa ta'ala fürchtest, wird er dich so versorgen, dass du genug hast, inshallah. Und Klammer auf, Klammer zu, aus diesem Vers entnehmen wir, dass niemand ein Argument hat zu sagen, ich muss bestimmte Arbeit verrichten, die haram ist, um auf Rizq, an Rizq zu kommen. Ja. Wie dem auch sei, Allah subhanahu wa ta'ala hat nämlich gesagt, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Und wer Allah fürchtet, dem macht er einen Ausweg und er wird ihn versorgen, von wannen er nicht damit rechnet. Und er wird ihn sorgen, von wannen er nicht damit rechnet. Und die Dankerweisung, liebe Geschwister, die Allah im Vers erwähnt hat, وَشْكُرُوا لَهُ, und dankt ihm. Dankerweisung wissen wir, weil wir unseren Iman verstanden haben, kann auf eine von drei Arten geschehen. Die Arten sind, wir wissen, erstens, wir danken Allah im Herzen, an dem wir Gläubige sind und auch wirklich glauben, dass alles Gute von ihm kommt und dass der Rizq von ihm kommt. Zweitens, dass wir das durch die Zunge aussprechen, zum Beispiel dadurch, dass wir, wenn etwas Gutes geschieht, sagen wir Alhamdulillah. Und wenn wir essen, sagen wir Bismillah, weil das ist auch von Allah subhanahu wa ta'ala. Und drittens, indem wir unseren Dank zum Ausdruck bringen durch unsere Taten. Wie kann derjenige, der Wissen hat, seinen Ausdruck bringen, seinen Dank zum Ausdruck bringen, indem er sein Wissen umsetzt? Und wie kann jemand seinen Dank zum Ausdruck bringen, wenn er viel Geld hat? Von Allah subhanahu wa ta'ala, halal natürlich, ja. Dann kann er dieses Geld so investieren, wie Allah subhanahu wa ta'ala es liebt. Und Allah subhanahu wa ta'ala erinnert uns, dass all das, was wir erwähnt haben, hat einen Sinn oder den größten Sinn, wenn wir an das Ende glauben, und zwar وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ oder إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, und zu ihm werdet ihr zurückgebracht werden. Und dieser Vers beinhaltet, dass wir dann auch von Allah subhanahu wa ta'ala zur Rechenschaft gezogen werden für das, was wir tun, für das, was wir nicht tun. Dann erwähnt der Autor einen weiteren Vers, Surat Al-Ahqaf. Und zwar sagt er, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Allah sagte, wer ist ungerechter oder wer ist abgeirrter? Wer ist abgeirrter vom rechten Weg als jemand, der außer Allah, jemand anderes anruft? Und diese Person, die er neben Allah anruft, erhört sein Gebet nicht bis zum Tag der Auferstehung. Und er hört sein Gebet nicht bis zum Tag der Auferstehung. Und natürlich diese Frage ist eine rhetorische Frage, die nicht beantwortet werden muss, weil die Antwort klar ist. Aber egal wie lange dieser Götzendiener leben würde, Allah subhanahu wa ta'ala würde sein Dua niemals erhören. Die Leute, wenn wir reden über solche Dinge, liebe Geschwister, dann dürfen wir nicht nur von uns selbst ausgehen und denken, bei uns ist das nicht der Fall und weiß nicht was. Sondern es gibt genug Orte auf der Welt, wo das der Fall ist. Im heutigen Irak gibt es einen Mann, Rahimahullah, der gestorben ist, der hieß Abdul Qadir al-Jailani. Ja? Und es gibt auch andere Menschen, wie im Irak wird ja behauptet, die haben das Grab von al-Hussein, radiallahu anh, dem Enkel des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, und so weiter und so fort, und auch noch andere, und ihr glaubt es nicht, aber natürlich glaubt ihr es ja, aber es gibt Leute, die tatsächlich nicht nur beten zu denen, sondern auch Sujud machen, und das hat jeder, der mal gesucht hat, hat das selbst schon gesehen, und deswegen ist es eine Sache, die nicht so weit hergeholt ist, ja, das ist nicht weit hergeholt, und wenn wir das lernen, das stärkt unseren Iman, und wenn wir das lernen, lernen wir die Beweise aus dem Koran, und dann können wir auch die Beweise aus dem Koran des Sunna anwenden und den Leuten erklären, denn die Leute wissen das nicht. Beim Haram habe ich immer eine Frau gehört, die hat gesagt, Wannabi. Ja? Eine Ägypterin war das, ja. Sie hat geschwört und gesagt, ich schwöre beim Propheten und so weiter und so fort. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala über sie auch, Wahum an du'a'im rafilun. Das heißt, sie sind unachtsam gegenüber das, was sie, über diejenigen, die sie anbeten. Sie kriegen das gar nicht mit. Das ist gemeint. Sie sind nämlich tot. Sie sind tot. Sie kriegen das gar nicht mit. Und Allah hat sie im Plural erwähnt, weil sie viele anbeten. Subhanallah. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala etwas Wichtiges als Warnung für sie, وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً. Wenn die Menschen versammelt werden am Tag, auferstehen werden, dann werden sie für sie Feinde sein. Wer wird für wen Feinde sein? Der Vers kann bedeuten, dass die Götzendiener Feinde sein werden gegenüber den Götzen. Und es kann bedeuten, dass die Götzen Feinde sein werden gegenüber den Götzendienern. Und beides ist der Fall. Und das gehört zur gewaltigen Sprache des Koran, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit diesen wenigen Worten mehrere Sachen zum Ausdruck bringt. Und dafür ist auch unser Prophet sallallahu alaihi wasallam bekannt in seinen Hadith. Sallallahu alaihi wasallam. Ja, und dann erwähnt der letzte, ich glaube, die letzte Ayah, fast, ja, den letzten Vers erwähnt er noch, der Autor, und zwar, Surat al-Naml, sagt der Autor, أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءُ, und zwar, Surat al-Naml, Vers 62, Oder ist besser, wer den in einer Notlage Befindlichen erhört, wenn er ihn anruft und das Böse hinwegnimmt. Oder ist besser, wer den in einer Notlage Befindlichen erhört, wer ihn, wenn er anruft, das Böse hinwegnimmt. Natürlich geht es hier darum, dass Allah subhanahu wa ta'ala eine rhetorische Frage stellt gegenüber den Mushrikeen. Und sie, wer es ihnen klar machen möchte, warum sie nicht jemand anderes anbeten, sondern außer Allah. Und Allah sagte, wer ist besser, sie oder er selbst? Sie oder Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah erwähnt über sich einige Sachen. Unter anderem sagt er, dass er derjenige ist, der diejenigen, die sich in einer Notlage befinden, ihr Gebet erhört. Übrigens, daraus haben die Gelehrten entnommen, dass Allah subhanahu wa ta'ala auch das Gebet eines Kafir erhören kann, durchaus. Denn wenn ein Kafir sich in einer Notlage befindet, und das ist glasklar, steht das in Surat Yunus, wenn sie sich auf dem Meer befinden, hat Allah uns davon erzählt, wenn sie sich auf dem Meer befinden und es gibt Wellen und sie haben Angst, dass sie sterben werden, dann bitten sie nur noch zu Allah, subhanahu wa ta'ala, ganz alleine. Auch ein Christ würde niemals auf die Idee kommen, zu Jesus zu beten in dieser Situation. Er würde direkt zu Gott sprechen, weil dies nämlich eine natürliche Veranlagung des Menschen ist, eine Fitra. Und deswegen wird er direkt zu Gott sprechen und niemals zu jemand anderes. Und ebenso die Götzendiener. Sie haben zwar ihre verschiedenen Götter, aber auch bei ihnen gibt es den höchsten Gott. Ja. Auch bei den heutigen Religionen, wie vom Hinduismus wird das ja auch behauptet, obwohl sie wirklich halt nur einen Gott haben, aber sie sagen trotzdem, dass sie viele Götter haben. Und doch, auch dort haben sie den höchsten Gott, und zwar Allah subhanahu wa ta'ala, natürlich, auch wenn sie ihn anders nennen. Diese Hadithe, die der Autor erwähnt hat, dienen der Verdeutlichung. Und dann hat der Autor einen Hadith erwähnt, und zwar der Hadith bei Tabarani, und zwar sagte, es war, ist der Hadith überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam gab es einen Heuchler, der den Gläubigen Schaden zugefügt hat. فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. Sie sagten, einige von den Sahaba sagten unter sich, lasst uns zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam gehen und bei ihm Hilfe suchen gegen diesen Heuchler. Und das Wort, was sie verwendet haben, ist Nastarith, Iratha, das, worum es in diesem Kapitel geht, um Hilfe flehen. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, innahu la yustaghathu bi, wa innama yustaghathu billah. Um Hilfe darf ich nicht gefleht werden, sondern um Hilfe gefleht, ne? Partizip, passiv, gefleht, ne? Nicht geflohen, ne? Okay. Um Hilfe gefleht werden darf nur Allah subhanahu wa ta'ala. Warum hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gesagt? Aus einem von zwei Gründen. Und zwar, entweder, weil es haram ist, jemandem Hilfe zu flehen, außer Allah. Istighatha, worum es in dem Kapitel geht. Oder, allgemein, weil das der Fall ist, ja. Oder in diesem speziellen Fall, wa alaikum assalam, oder in diesem speziellen Fall ist es nicht erlaubt, weil dieser Heuchler, unser Professor, wie hat er die Heuchler behandelt? Unser Professor, wie hat er die Heuchler behandelt in seinem Staat? Er hat sie behandelt wie Muslime. Ja, weil sie Heuchler waren, ja. Und Heuchler erkennst du natürlich an seinen Taten. Aber solange sich jemand offenkundig zum Islam bekennt und nichts tut, was ganz klar ihn aus dem Islam rauswirft, müssen wir glauben, dass er ein Muslim ist. Deswegen glauben wir von jedem, der die Shahada ausspricht und dazu nicht gezwungen wurde, dass er ein Muslim ist. Ja? Und was er im Herzen trägt und nicht trägt, geht nichts an, wissen wir nicht. Und deswegen, aber unser Prophet sallallahu alaihi wasallam wusste teilweise ganz genau, also weil Allah es ihm gesagt hat, wer ein Heuchler ist und wer kein Heuchler ist. Deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ja noch vor seinem Tod hat er Hudhaifa, radiallahu anhu, hat er ja ihm ja die Namen der Heuchler mitgeteilt. Ja? Sodass die, wie heißt das, dass die Muslime danach wussten, wer ein Heuchler ist und wer ein richtiger Munafiq ist, also wer kein Muslim ist und wer nicht. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam wusste das auch. Warum hat er sie nicht eliminiert, wie man so schön sagt? Und zwar, weil jedes Mal, wenn man vorhatte, jemanden so umzulegen wie Abdullah ibn Ubay oder ähnliche Heuchler, die es gegeben hat, dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, nein, tut es bitte nicht. Ich will nicht, dass die Leute sagen, Muhammad tötet seine eigenen Freunde. Ja? Warum? Weil die Leute natürlich, die keine Sahabe sind, keine Muslime sind, die glauben doch gar nicht, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam Offenbarung bekommt von Allah. Sie glauben, es ist ein normaler Mensch, der seine Freunde um sich hat, die ihm folgen. Und wenn er jetzt anfängt, jemanden umzubringen, der eigentlich so aussieht, wäre ein Freund, dann würden sie sich umsprechen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam seinen eigenen Freund umgebracht hat. Deswegen tretet nicht in den Islam ein, sondern ihr werdet dann umgebracht werden vom Propheten selbst, sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesehen, dass die Maslaha, der Vorteil für die islamische Da'wa, ist es, die Heuchler am Leben zu lassen. Es ist besser, als wenn wir die Leute, die in Islam eintreten wollen, davon abschrecken, dass sie in den Islam eintreten. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa iyyakum.